Kapitel 5 Verben Konjunktiv 2 Wünsche, Bitten, Ratschläge, Vorschläge Übung 3 Das wäre schön. Jana träumt. Ergänzen Sie mündlich oder schriftlich. Beispiel A Ich bin im Büro. Ich wäre jetzt lieber in Italien. A Ich bin im Büro. Ich wäre jetzt lieber in Italien. B. Ich habe so viel Arbeit. Ich hätte gern weniger Arbeit. C. Ich gehe erst um 18 Uhr nach Hause. Ich würde lieber jetzt schon nach Hause gehen. D. Ich arbeite immer allein. Ich würde lieber mit einer Kollegin arbeiten. E. Hier haben wir nur schlechten Kaffee. Ich hätte jetzt gern einen richtigen Cappuccino.